und den Grimm in ihren Herzen vergehen lassen. Allah nimmt die Reue an, von wem er will. Allah ist allwissend und allweise.